Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Neben mir sitzt mein wunderbarer Kollege Robin Blase und wir sind gerade live. Das bekommt ihr gerade nicht mit, aber ich will es mal dazu gesagt haben. Das heißt, wenn wir irgendwie sowas sagen wie, oh, im Chat wird gerade gesagt, nicht wundern. Das ist quasi eine Folge, die wir mitschneiden und die dann jetzt hinterher online geht für alle, die jetzt arbeiten. Sowas Blödes, wer muss um die Uhrzeit arbeiten, muss man ganz offen sagen. Macht es lieber wie die YouTuber, beschwert euch, dass ihr zu viel arbeiten müsst und liegt den ganzen Tag nur in der Sonne. Ja, wir haben uns gedacht, zum Jahresende probieren wir mal was Neues. Letztes Jahr haben wir zum Jahresende was Neues ausprobiert und das ist dann der Top-Podcast auf Apple und Spotify geworden. Ja, der Top-Podcast. Jetzt wird es der Top-Stream in der Geschichte aller Livestreams, ich sag's dir. Ey, apropos, weil wir jetzt die letzten Male ja immer irgendwelche super Nachrichten gebracht haben. Wir sind nicht nur der beste Podcast auf iTunes oder der beste Podcast auf Spotify. Wir sind jetzt auch noch für den Podcast-Preis 2019 nominiert. Wir haben quasi neulich eine Mail bekommen, dass wir nominiert sind. Und dann habe ich da mal raufgeklickt. Weil, also wir hatten ja von einer Weile mal davon gehört, dass es den gibt. Und dann hatte ich da raufgeklickt. Und Mensch, Robin, wir sind nominiert in einem ganz kleinen überschaubaren Feld mit anderen 40 weiteren. Also gefühlt jeder andere Podcast ist damit nominiert. Also wirklich jeder. Also es ist keine Übertreibung zu auch sagen. Auch der Pete-Cast zum Beispiel, den es doch eigentlich nicht mehr gibt, glaube ich. Die haben den wieder neu gestartet. Ach so, aber ohne die Petes, glaube ich. War das nicht so? Ja. Also es ist ein Preis, wo anscheinend die Auswahlkriterien noch besser sind als beim Webvideopreis. Beim Webvideopreis entscheiden zwei Leute, wer nominiert wird, zumindest dieses Jahr. Beim Podcastpreis entscheidet einfach niemand, wer nominiert wird. Ja, es werden einfach alle nominiert. Gefühlt ist es halt so, dass sie sich gedacht haben, die vorgeschlagen wurden oder die sie kennen, die sind halt einmal mal nominiert. Und da sind halt auch, das Problem ist so ein bisschen, was wir auch sehen, es ist ganz schwierig da zu sagen, wir möchten das empfehlen, weil auf der einen Seite ist ein weiterer Preis in Robins Schrank da hinten ist natürlich eine gute Sache, aber da sind halt zum Beispiel auch Zeitverbrechen ist da auch mit drin. Und Zeitverbrechen ist richtig, richtig gut. Oder Auf ein Bier ist mit dabei. Mhm. Und wie wir ja schon mal hier besprochen haben, die sind halt wirklich, das ist gutes, recherchiertes Zeug. Das ist, wie wir alle wissen, wir sind nicht recherchiert. Ja? und dementsprechend ist schwierig, sich damit zu vergleichen. Also das macht hinten und vorne keinen Sinn, wenn du so ein richtig gut aufgenommenes Magazin zusammenwirfst mit purer Unterhaltung, wie wir es dann irgendwie sind. Trotzdem möchten wir natürlich sagen, danke dafür für die Nominierung. Das heißt ja auch, dass ihr uns eingereicht habt. Vielleicht, wer weiß, nächstes Jahr. Ich glaube, in Essen ist die Verleihung. Ja. Aber das Ding ist, die Leute müssen auch für uns abstimmen. Stimmt, die müssen uns für uns abstimmen. Ich glaube, das geht bald los. Ich weiß, oder ist schon gestartet. Wir haben uns gut informiert über diesen Preis und er ist uns sehr wichtig. Aber das würde ich gar nicht sagen. Das Problem ist halt eher, es wirkt wie so eine Veranstaltung, wo die Reichweite irgendwie generiert werden soll. Ja, also vor allem, wo auch nur die Reichweite zählt. Also es geht um die User-Abstimmung und nicht um irgendeine Jury. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Podcasts, die am meisten Stimmung dafür machen, auch am meisten gewählt werden. Da schreibt gerade jemand im Chat, mehrere Leute schreiben, dass die Abstimmungsphase vom 15.12. bis 15.02. ist. Ja, auch das irgendwie heißt, auch eine echt lange Abstimmungsphase. Das ist, ja, sehr lang. Dementsprechend, ich glaube, dass die dass sie da sich so ein bisschen größer machen, indem halt die Podcasts alle darauf hinweisen. Damit sind wir damit durch. Da ist gerade auch die Frage im Chat schon, was wir zum Fall Relotius sagen. Ich würde sagen, wir kommen gleich zum Spiegel. Und ich möchte von dir nämlich eine Sache erklärt bekommen. Ich war die letzten Tage voll im Tunnel, weil ich die Videos gerade schneide für meinen Jahresrückblick. Mhm. Ich mache jetzt gerade Soundtrack-Video und habe deswegen bis nachts um 2 im Büro gesessen. Und habe dann aber nur mitbekommen, dass ich Herr Newstime und der Tomek an Le Floyd abarbeiten, weil der mehrfach falsch berichtet hat über eine Sache, die ich nur als Bombenprank 2.0 mitbekommen habe. Und da wurde ich natürlich sofort wach, dachte, das lasse ich mir von Robin erklären. Bitteschön, was ist der Bombenprank 2.0 und warum zanken die sich? Also, jetzt werde ich wahrscheinlich direkt kritisiert von Herrn Newstime und der Tomek, weil ich die Fakten nicht alle zu 100% parat habe. Aber ich versuche es mal kurz zu erklären. Und zwar, ein YouTuber hat wohl 4 Jugendliche angestiftet in einem Einkaufscenter, so Mall-ähnliches Ding. In Dortmund in der Tiergalerie. Ich möchte Tiergalerie dich, ich möchte genau. dich direkt verbessern. Ich hab gar nicht gesagt, wo. In der Tiergalerie, also ja, ne, ja. haben die Böller gezündet. Und zwar wohl auch nicht einfach nur so einen kleinen Wunderkerzenböller oder sowas, sondern ja. schon so ein richtiges Ding. Und da haben natürlich Leute Panik bekommen, dass das irgendwie ein Anschlag ist, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, Weihnachtsshoppen und so weiter, war es natürlich auch voll. Mhm. Sind alle rausgerannt. Es gab wohl 40 Verletzte. Hätten sie das am Samstag gemacht, wären nur Männer vor Ort gewesen. Ja. Ja. Und richtig dumm. Es ist ja kein Prank. Es ist ja, also Prank würde ja bedeuten, dass jemand irgendwas andeutet und dann schreit, ja, nee, hä, war nur Spaß. Aber das ist, glaube ich, genau das Problem, was wir haben mit diesen ganzen Pranks. Kids gucken sich das an im Internet und denken, ja krass, da hat jemand als Prank 24 Stunden lang Hausfriedensbruch begangen oder hat als Prank hier einem Obdachlosen das und das gegeben, was ja teilweise auch schon vorgekommen ist. Aber das sind natürlich in ganz vielen Fällen sind das gestagte, gefakte Pranks. Und du siehst das aber als Zuschauer, der vielleicht noch nicht ganz reif ist und denkst dann, ja, krass, das kann ich auch machen. Ich kann auch einfach ein Auto klauen oder einem Polizisten Marihuana verkaufen und dann ist es aber gar kein Marihuana, sondern Gras, haha. Ja. Es gibt ja ultra viele Pranks davon und 90% davon sind halt einfach geskriptet. Und wenn du das nicht weißt, dann denkst du halt einfach, ja, Böller in die Menge schmeißen, ist ja wieder Bombenprank von ApoRed, nur mit ein bisschen Soundeffekten. Ja, ja. Die sind ja auch über die Jahre hinweg, ist das ja immer degenerierter geworden. Ne? Also ich erinnere mich, also die ersten Pranks habe ich mitbekommen, weil wir bei Giga, Gott habe es selig, mit Nosferatu TV, die jetzt auch zuschauen, zumindest der Robin ist dabei, zusammengearbeitet haben. Und die haben, da habe ich das erste Mal gesehen, wie Pranks funktionieren. Und Pranks bedeutete da, dass man sich auch auf seine eigenen Kosten, also die eigene Würde irgendwie quasi auf der Bühne des Lebens geopfert hat. Die haben quasi ganz Weimar zu ihrer Bühne gemacht. Und da ist es nie so weit gekommen, dass man in so eine Situation kam, wo man sich großartig über andere lustig gemacht hat, wo man dem besten Freund den Hoden ins Gesicht getackert hat oder wo man halt 40 Leute in Gefahr gebracht hat. Also ich verstehe nicht. Und das ist halt das Problem, da man immer krasser werden muss, also wie bei den Jackass-Filmen. Ne? Sie haben sich schon irgendwann alles gebrochen, also müssen sie halt irgendwann in Scheiße baden. Oder Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber es gab ja, vor 3 oder 4 Jahren, würde ich sagen, gab es so einen Fall, der damals so als der krasseste Prank überhaupt gehandelt wurde. Was denn? Das war so ein Typ, der seinen besten Freund und sich selber quasi fake entführen hat lassen und sein bester Freund wusste nichts davon. Ja, und ganz dunkel. Und dann wurden die quasi entführt, hatten beide so schwarze Säcke über dem Kopf. Ja. Und dann haben sie irgendwann die abgezogen, waren in so einer unbekannten Location. Irgendein Entführer hat eine Waffe auf sie gerichtet und hat dann quasi vor den Augen seines besten Freundes sich umbringen lassen. Natürlich nicht echt, aber es sah halt alles echt aus. Ja, stimmt. Und sein bester Freund hat dann gedacht, war das dein Papa damals? Pepper? Ja. Danke an den Chat dafür, ja. Das wurde damals so als der krasseste, unverständlichste Prank gehandelt, den, wo sich keiner vorstellen könnte, wie kann das überhaupt sein? Ich glaube, das war in dem Jahr, ich glaube, als ich meine Bestandsaufnahme gemacht habe, war Sam Pepper gerade durch. Also der hatten viele, du hattest den nämlich auch erwähnt und ich hatte den hinterher gegoogelt und habe das dann mitbekommen, ja, ist richtig. Bombenprank in dem Fall, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher YouTuber das war, muss ja ein Deutscher gewesen sein. Von dem, was ich mitbekommen habe, war es niemand, den Mann in Anführungszeichen jetzt kennt, sondern ja, wobei, wahrscheinlich eher so ein Up-and-Coming-Typ, der halt gesagt hat, so, ich mache jetzt mal was richtig Krasses, damit ich so grade, die Fame werde. Gerade ganz heiß in der Diskussion ist ja so ein Typ namens Yo Olli. Wir hatten den, glaube ich, hier auch mal, oder zumindest wollten wir das Thema mit reinnehmen, weil er kleine Mädels auf der Straße irgendwie, Minderjährige zum Teil, betatscht und der ist halt ja auch so einer. Jones Amiri wird uns hier gerade genannt. Yunus. Ja. Der hat 320.000 Abonnenten. Der Jones? Ja, Yunus. Yunus. Yunus. Okay. 320.000 Abonnenten? Oh Gott, aber wahrscheinlich. Der hat mehr Abonnenten als ich. Ja, aber wahrscheinlich hat er sogar jetzt durch das Ding noch mal ganz viele dazu bekommen. Ja, krass, ich finde das immer heftig. Aber wie gesagt, dieser Yo-Olli-Typ ist halt auch so einer, der jetzt gerade auch durch diese Skandale durch die Decke gegangen ist. Hier steht gerade, Yo-Olli hätte 330.000. Also auch mehr als du, Robin. Ja, auch mehr als ich. Aber mit einem Müll, also wirklich mit einem Müll, wo ich mir denke, was zur Hölle. Dass da irgendwie die nicht schon längst alle Dämme gebrochen sind und auch YouTube sich nicht gesagt hat, scheiß auf Artikel 13, wir löschen jetzt einfach selber alle. wir gehen jetzt in Leipziger Zoo und arbeiten da alle als Tierwärter mit David Hein zusammen. Ja. Das fände ich ja. eine schöne Lösung für 2019. Ihr schreibt bei jemandem, ich müsste auch ins Prank-Business einsteigen. Ist das eigentlich so eine Idee, die ich mal hatte? Dass man das so wirklich so, so ein bisschen Neo-Magazin-mäßig quasi irgendwie einfach einen Kanal aufzubauen, vielleicht auch einfach auf Englisch oder so und hoffen, dass es keiner in Deutschland mitkriegt und einfach mit richtig viel Scheiße unglaublich erfolgreich werden und dann irgendwann aufdecken, so, Leute, wie dumm seid ihr eigentlich? Wir hatten Anfang des Jahres, habe ich ja erzählt, dass ich bei Late Night Berlin in der Redaktion mitgesessen habe. Und das war noch in dieser Phase, wo es darum ging, was können wir machen? Und wir hatten in einem langen Brainstorming-Meeting gesessen und da kam die Idee auf, ich hatte das, glaube ich, in den Raum geworfen, warum wir nicht sowas Ähnliches machen wie Böhmermann, der bei Vera jemanden eingeschleust hat. Und wir erfinden quasi, also wir casten einen Rentner und erschaffen uns einen Rentner-YouTuber, den wir dann aber so richtige Scheiße, also so auch so Pranks und so. Also der macht dann voll auf jugendlich und arbeitet sich so langsam hoch, natürlich so vielleicht so durch geghostete Hilfsmechanismen, dass man dafür sorgt, dass er tatsächlich bekannter wird oder so. Und in der Hoffnung, dass man dann halt quasi so einen kleinen viralen Effekt erzeugt. War natürlich viel zu elaboriert, das Ding. Ne? Also haben alle gesagt, ist eine Idee, die schon auch lustig wäre, schon weil ich echt super gerne sehen würde, wie das funktioniert. Aber da sitzt ja Monate, ne? Und das, da brauchte man schnelle Sachen und Lösungen. Deswegen, nee, das haben wir, hat sich nicht durchgesetzt. Aber falls ihr demnächst einen Rentner seht, der bei Late Night Berlin durchstartet, dann darf ich bei mir bedanken, wenn es die Sendung da überhaupt noch gibt. Ja, die Einschaltquoten haben sich gut wieder eingefangen. So ein bisschen, ja, aber es ist immer noch nicht so da, wo ProSieben sie gerne hätte. Zumal Late Night Berlin relativ viel jetzt angeschoben wurde, weil die, ich glaube, direkt nach The Voice of Germany. Und The Voice of Germany ist halt so ein krasser Zug. Da sind sie jetzt aber nicht mehr, weil da, glaube ich, Joko mit seiner neuen Sendung gelandet ist. Nur so viel dazu. Jetzt kommen wir dann, würde ich sagen, zu dem nächsten Thema. Ja, und zwar zum Spiegel. Hat genau. Ich ja gerade schon angedeutet. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Und zwar wahrscheinlich einer der größten Journalismus-Skandale der letzten Jahre. Ja. Und zwar beim Spiegel. Nach den Hitler-Tagebüchern. Ja, was war das, der Stern? Das war nicht, oder auch war das, Spiegel? Es war der Stern, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, es war der Stern. Ah. Und zwar, genau, ein Journalist namens Klaas Relotius, sehr bekannter, sehr renommierter Journalist, viele, viele Preise gewonnen für viele, viele Stories, wurde jetzt aufgedeckt und zwar vom Spiegel selbst, auch in einer Art und Weise, die ganz toll war, finde ich. Also ich finde, sie haben sehr gut gelöst, sehr ehrlich, sehr offen und sehr transparent dargelegt und haben quasi einfach, ja, haben gezeigt, dass Ganz kurz, wann wird hier über Helene Fischer geredet? Ist eine der meistgestellten Fragen mittlerweile. Ich finde, das sollte unser Abschlussthema heute sein. Ja. Dann kann ich nämlich meine exklusive Flirt-Story mit Helene Fischer. Ach, was? Die hat mich mal angeflirtet, ja. Erzähle ich nachher. Warum ist sie wohl Jetzt Single? Genau, also zwar dieser Redakteur, Journalist hat wohl über Jahre Geschichten erfunden, Fakten erfunden, Dinge sich zusammengereimt aus Reportagen, die andere Leute geschrieben haben und hat dann selber dazu sich quasi Ideen dazu geschrieben. Und das Lustige ist, im Nachhinein habe ich mir jetzt auch gedacht, nachdem diese Geschichten so erzählt wurden und ich so mal reingelesen habe, wirken die auch alle mega skurril. Und ich habe auch einen Kommentar auf Twitter gesehen, wo jemand meinte, wie können die das geglaubt haben? Wie kann das sein, dass ein Mensch so viel erlebt? Ja. Weil die Storys sind alle super geschwollen, würde ich mal sagen. Also da singt immer irgendjemand ein Lied, was perfekt im Songtext passt. Das sind immer so Storys wie, ein kleines Mädchen geht die Straße runter, kickt einen Ball und er prallt von der Wand ab und landet genau da. Währenddessen singt sie ein Lied von Tom Waits oder so. Also es ist alles sehr geschwollen. Und ich muss sagen, also der Typ wäre, glaube ich, ein richtig krass guter Fiction-Writer gewesen. Ist er aber nicht geworden. Es gibt gerade ganz viele, also der Spiegel arbeitet das in sehr interessanter Weise auf. Die haben einen Artikel geschrieben, der angehende Chefredakteur, Christian Fichtner heißt er, glaube ich, wird nächstes Jahr Chefredakteur, der hat einen endlosen Artikel geschrieben. Und auch ich fand es krass, wie sie sich entschuldigt haben. Also weil sie auch massiv also sich selbst kritisieren, weil sie müssen sie auch im Grunde, ja. Ne, weil die eigene Qualitätssicherung muss extrem versagt haben. Es ist aber interessant, weil man ganz viele, auch auf Twitter ganz viele Leute dazu lesen kann, Redakteure, ehemalige Redakteure, die sagen, hey, früher die Dokumentation, also die sowas dann prüfen, die haben sogar Temperaturangaben nachgeprüft und im Zweifelsfall ausgebessert. Also da sitzen halt echte Profis, die da normalerweise das nie haben irgendwie durchgehen lassen. Und bei ihm, also bei Klaas Relotius war es jetzt ja sogar so, dass ihm gar nicht, also es ist quasi aufgeflogen, weil der letzte Artikel, den er jetzt geschrieben hatte, war mit einem Co-Autor und dieser Co-Autor hat dann irgendwann gemerkt, irgendwas läuft hier nicht gut und hat dann mit dem Spiegel reden wollen und beim Spiegel, weil halt Klaas Relotius auch so hoch dotiert ist mit mehreren Preisen, die haben gesagt, nee, das muss der andere sein. Also dass der will ihn gerade anschwärzen und hat Bock auf Stress. Und deswegen haben sie. Ist ja auch schwierig, wenn dir jemand vorwirft. Ja. Also, A, ist dieser Vorwurf schon so skurril. Also, du würdest ja von keinem Journalisten denken, dass der sich ganze Geschichten einfach komplett ausdenkt. Also, jetzt in der letzten Geschichte, um die es dann ging und mit der er auch aufgeflogen ist, da ging es darum, dass er quasi angebliche Leute von einer Bürgerwehr in den USA getroffen hat und die Chance hatte, als einziger oder als einer von wenigen mit denen zu sprechen. Und der hat die nie getroffen. Also, der hat mit niemandem von denen in irgendeiner Form vorher kommuniziert. Das war komplett ausgedacht und aus anderen Stories von Leuten, die so in der Peripherie mit denen geredet haben, zusammengeklaut. Er war wohl da, aber es war in mehreren Fällen. Also, jetzt gerade passierte so eine Aufarbeitung. Aktuell, gerade eben vorhin, habe ich ein Interview gelesen, das er mit der letzten Überlebenden der Weißen Rose geführt hat. Und die hat jetzt nach nochmaligem Anruf von den Spiegelredakteuren, die gerade versuchen, all die Artikel und die Lügen aufzudecken, gesagt, na, 50% der Interviewantworten hat sie so nicht gegeben. Und das ist halt. Also, er hat ein Interview geführt, aber die Hälfte war nicht echt. Genau, er war auch zum Beispiel. Aber dass das dann auch nicht vorher aufgeflogen ist, weil wenn ich ein Interview über mich hätte, wo irgendjemand Bullshit-Antworten reinschreibt, dann würde ich ja sofort auch öffentlich sagen, so, warte mal, was ist denn das? Das habe ich ja nie gesagt. Ich glaube, der geht davon aus, dass die in Amerika halt einfach da sitzen, zum Teil ja eh nicht wissen, was ist auf der anderen Seite des Teiches. So ist es ja die Also, ich hatte vorhin einen Artikel gelesen, wo er in dieser Stadt war, wo er über quasi das Hinterwäldler Amerika geschrieben hat in der Zeit von Trump. Und die haben wohl schon lange vor dem Aufdecken des Spiegels mitbekommen, dass er das so geschrieben hat und haben jetzt auch noch mal eine minutiöse Auflistung, an der sie aber wohl schon länger gesessen haben, veröffentlicht, wo alles drinsteht, was falsch ist. Und das ist halt wirklich krass. Er hat so Figuren zum Teil erfunden oder Figuren, die es gibt. Zum Beispiel den Bürgermeister dieser Stadt hat er Dinge angedichtet, wie er wäre zum Beispiel sein Leben lang Single gewesen und so. Da hat der Bürgermeister tatsächlich ein Bild von seiner letzten Ex-Freundin gepostet. oder dass schon am Ortsschild irgendwie die fabulösesten Sachen stehen sollten. Dann haben sie auch ein Bild von dem Ortsschild und so. Also es ist wirklich krass. Und ich habe von Christian Niggemeier einen Artikel gelesen. Stefan Niggemeier. Stefan Heißen heute alle Christian bei dir. Es ist der erste Name, den ich jetzt quasi mit Christian. Nee, Christian hieß auch eben der Chefredakteur. Der heißt, glaube ich, auch nicht Christian. Doch, der heißt Christian. Die Leute sogar, der heißt Christian. Oder Christoph? Das weiß ich nicht mehr. Doch, Christian Fichtner. Der Niggemeier hat quasi geschrieben, dass er ja auch beim Spiegel war letztes Jahr oder vor ein paar Jahren. Und da aber gegangen ist, weil er schon da das Gefühl hatte, dass sich Geschichten halt einfach zurechtgebogen werden. Er hat von einer Sache erzählt, dass er von einer Geschichte wusste, wo es, glaube ich, ging um einen Fußball. Der heißt Ulrich Fichtner. Oh Mann, wie komme ich denn auf C? Egal. Christian Fichtner, Wirtschaftspsychologe. Ey, jetzt bin ich voll raus. Ich darf nicht auf den Chat gucken. Ich glaube auch, der Chat bringt dich heute raus. Das der bringt mich raus. Gucken auch 4.300 Leute zu gerade. Ja, das ist echt krass. Grüße gehen raus. Siehst du diese Zahl denn? Da musst du drauf gucken. Ah, da die Zahl. Okay, ja. Ja, auf jeden Fall, also um nochmal dieses Thema sozusagen in Kontext zu bringen, dass das passiert ist, ist natürlich echt die Scheiße. Das ist scheiße für den Spiegel. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, und das sieht man jetzt auch schon, wenn man quasi auf Twitter war zu dem Zeitpunkt, wo das unterwegs war, und auch teilweise habe ich das hier im Chat jetzt auch gerade schon gelesen, wo jemand meinte, so falsche Fakten im Spiegel, das ist ja so wie Waffen bei der Bundeswehr. Also quasi, dass sofort der hat wirklich das gibt natürlich den Journalismus jetzt, ja. unendlichen Schaden zugefügt, weil der Spiegel ja auch einfach ein sehr renommiertes das, Blatt ist eigentlich. Genau. Die auch vor allen Dingen, und das ist halt auch ein bisschen das Ding gewesen, das hat auch Steffen Niggemeier hat das auch geschrieben, dass sie haben in dem Text, in der Entschuldigung, kommen sie mit ihren Statuten nochmal. Und da steht, schreiben, was ist, steht wohl irgendwie an deren Wand draußen dran. Und sie haben auch, sie brüsten sich mit, die beste Qualitätssicherung der Welt zu haben. Und ja, da machst du dich natürlich wahnsinnig angreifer mit. Und wenn du als eines der renommiertesten Blätter Deutschlands giltst und dann so ein Fauxpas passiert, obwohl du den so aufarbeitest, sind natürlich die Leute, die sowieso schon Lügenpresse schreien oder Systempresse, was sollen sie dann denken? Ne? Also was sollen, dann sind natürlich die ganz klar bestätigt, besserer Kloß kann da gar nicht mehr droppen. Sehr, sehr, sehr schade. Ich bin echt gespannt, was das jetzt für Nachwirkungen haben wird. Also der Spiegel wird da auch noch eine ganze Weile dran zu knapsen haben. Ich erinnere mich noch damals, die Hitler-Tagebücher, wann war das? Ich glaube in den 90, also ich war noch jung, das weiß ich noch. Und das war letztes Jahrhundert auf jeden Fall. Das war, ich glaube, das war für den Stern eine Sache, von dem sie sich auch nie wieder erholt haben in voller Gänze. Ich habe auch weniger Sorge um den Spiegel, muss ich ehrlich sagen, sondern mehr Sorge darin, dass es ganz viele Menschen darin bestätigt, in diesem Irrglauben, dass quasi die ganze Welt alles voller Lügen und Fake News ist und so weiter. Weil man sieht ja an der Reaktion des Spiegels, dass die für guten Journalismus stehen. Ja. Weil die Art und Weise, wie mit der Info, dass jemand Fake News quasi verbreitet hat, dass er falsche Informationen sich ausgedacht hat, umgegangen wird, ist die Art und Weise, wie ganz selten leider damit umgegangen wird, wenn irgendwelche Leute irgendwelchen Bullshit behaupten. Mhm. Und ja, das ist eine Sache, die viel zu wenig passiert in der Welt. Deswegen eine tolle Reaktion, finde ich. Und einfach richtig schrecklich. Weil es kam direkt wieder wenn es ist einmal aufgeflogen und das zeigt ja, dass quasi alle Berichterstattungen auch unter meinem Post quasi fake sein muss. Unter meinem Post auf Twitter ist das sofort wieder losgegangen. Also ich habe mich gar nicht daran beteiligt an den Diskussionen, weil ich es wirklich, wirklich schade fand für den Spiegel auch. Also und für alle, die da arbeiten. Also es ist auch ein Schlag in die Fresse für die Kollegen, die sich da Mühe geben. Ich glaube gerne, und das haben ganz viele Journalisten auch geschrieben, auch auf Twitter habe ich das häufig gelesen, dass sie meinten, in einer Branche, wo man sich immer wieder nur übertreffen muss mit der nächstbesseren, krasseren Geschichte und wo diese krassen Geschichten dann mit Preisen überhäuft werden. Ja. Und da züchtet man sich natürlich unweigerlich Leute auch an, die ja eben gierig danach sind und dann für diesen Erfolg alles tun würden. Das sieht man bei dem Klaas Relotius. Sie hatten ihn ja zum Gespräch reingerufen beim Spiegel und hatten dann Auszüge daraus geteilt. Und der scheint ein chronischer Lügner zu sein. Also sie haben erzählt, dass er Fragen noch in diesem Gespräch, wo er dann sich schon ertappt sah und als geläutert irgendwie quasi, also sagte, ja, oh, endlich fällt alles ab und das Lügen hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Dann haben sie ihm Fragen gestellt und er hat dann gelogen. Dann haben sie ihm die Beweise hingelegt und hat gesagt, ach so, nee, doch, war doch anders. Also selbst da hat er weitergelogen. Ich glaube aber, wenn du so tief irgendwann drin bist, dann kriegst du das wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Wahrscheinlich siehst du es dann auch schon als halbe Wahrheit an. Es ist halt ziemlich traurig. Hier kommt im Chat übrigens gerade die Ansage, dass 1983 war das mit den Hitler-Tagebüchern. Außerdem wurden wir gefragt, was das war. Soweit ich mich richtig entsinne, hatte der Stern damals in mehreren Ausgaben die später gefundenen, es hieß, die Tagebücher von Hitler, die als verschwunden gehalten, sind gefunden worden. Die haben die veröffentlicht und dann hat sich herausgestellt, das sind alles Fälschungen gewesen. Ja. Es gibt, glaube ich, mit Fanfiction, wird man heute sagen. Ja, so ein bisschen, ja. Und dann bin ich mit Blondie Gassi gegangen und dann war Eva Braun da und dann waren am Ende alle tot. Oh Gott. Das stand da drin. Ungefähr so waren die Hitler-Tagebücher, ja. Genau. Und wir kommen zum nächsten Thema, würde ich einfach sagen. Ich würde sagen, und zwar ist es jetzt mal so ein Fun-Thema, einfach damit Fun. Wir noch was Lustiges drin haben. Und zwar eine Story, die ihr vielleicht auch schon gehört habt. Der Darsteller von Carlton aus der Prinz von Bel-Air verklagt Fortnite, beziehungsweise Epic Games, die Macher, weil sie in dem Spiel seinen bekannten Tanz als Objekt zum Kauf anbieten. Also du kannst ja wirklich gegen Echtgeld mit diesen Fortnite V-Bucks, kannst du diesen Tanz erwerben, damit du dann im Spiel quasi also machen kannst. Du kannst doch da unzählige Tänze. Und der ist aber einer davon. Ich krieg das ja mal mit, wenn auf YouTube wieder irgendeine Fortnite-Dance-Compilation passiert, wenn Superman Dennis der Boden ist Fortnite spielt. Ja, dann ist aber hier in der Berliner Innenstadt, da geht aber die Luzi ab. Wobei der Boden ist Fortnite? Ja, kennst du das nicht? Das, was? Ja, das, sie gehen zu sie gehen zu Subway zum Beispiel mit seinen Bros, sitzen sie dann da. Und dann sagt einer, der Boden ist Fortnite, und dann muss derjenige tanzen. Oh Gott, es ist aber, also das kommt ja von The Floor is Lava. Ja, und der Boden ist Fortnite, aber das ist seine Idee. Das macht ja, also der hat einfach dieses Spiel genommen und hat dann einfach den Namen genommen, ja, obwohl es halt in dem Kontext nur Sinn macht. Geil, das zeigt mal wieder. Du, der Supermann, ah. Dennis, jetzt für dich über den Lästern. Der Typ ist voll gut. Ich finde das toll, dass wir Livestreamen rein können. Endlich mal Leute sehen, wie hart wir uns einfach so facepalmen und aufregen. Es ist ja zum Beispiel ganz häufig so, dass wir, der eine sich nicht informiert und der andere ihm das erklärt, weil wir so ein bisschen darauf hoffen, dass die Reaktion dann im Podcast dann besser rüberkommt. Das sorgt dann natürlich dann häufig dafür, dass manche Informationen nicht ganz ne, wenn dann sagt mal einer, der Typ heißt Christoph Fichtner statt Ulrich Fichtner. Ja. Oder war, ja. Umgekehrt. Ja, hier meint jemand, der Rucksackjunge verklagt auch Fortnite. Das Ding ist nur, und das fand ich jetzt ganz. Der Rucksackjunge? Das ist wahrscheinlich auch irgendein so ein viraler Tanztyp, der einen Rucksack aufhat. Wir kennen uns aus dem Popkultur. Ich hab mich aber vor allen Dingen bei Carlton gefragt, ist denn das überhaupt rechtens? Das ist halt das Ding. Und ich hab mir auch seine Erklärung dazu durchgelesen, weil ich dachte, also wenn Amerika er da recht bekommt, in Amerika kann ja viel passieren bei so Klagen. Aber das fände ich schon sehr skurril, weil du kannst ja nicht einen Tanz urheberrechtlich schützen, oder? Und das Ding ist, es ist auch nicht wirklich klar, ob er den Tanz erfunden hat oder nicht. Ja, eben. Deswegen, vielleicht hatten sie einen Choreografen, vielleicht war es Zufall, vielleicht hat jemand anders im Set das gemacht. Man muss dazu sagen, man kennt ihn nur durch ihn. Also ich glaube. Und das ist sein Argument. Also sein Argument ist, er hat diesen Tanz bekannt gemacht. Es ist deswegen nicht unbedingt seine Erfindung, aber der Tanz wird immer mit ihm assoziiert. Der Tanz heißt wohl in Fortnite auch irgendwie sowas wie Fresh Dance oder sowas. Also es ist auch ganz klar eine Anspielung zu Fresh Prince of Bel-Air. Das heißt, es ist auch eine ganz kleine Anspielung auf ihn. Und er sagt jetzt, dass die machen quasi Geld mit meinem Image. Mhm. Und deswegen möchte ich Geld dafür haben. Ich glaube, es gibt keinen. Also er hat sich das, glaube ich, nicht patentieren lassen. Das muss man in so einem Fall aber, glaube ich, auch nicht. Weil also man kann ja skurrile Sachen patentieren lassen, so Geschmackskonzepte oder sowas. Aber kann man auch eine Choreografie patentieren lassen? Also ich glaube, gerade in dem Fall, wie er ja schon sagt, das Ding ist halt untrennbar mit dem verknüpft. Ne? Also, weil ich kenn's halt auch nur dadurch. Natürlich. Und der heißt ja auch der Carlton Dance. Ja. Also. Eben. Ich glaube, im Spiel heißt er, glaube ich, auch The Carlton, oder? Nee, das irgendwas mit Fresh. Aber das Ding Fresh. Ist, ihr sagt das nämlich gerade, in Destiny 1 gab es diesen Tanz schon. Und ich habe auf Reddit einen ganz tollen Zusammenschnitt gesehen, wo jemand alle Spiele, wahrscheinlich noch nicht mal alle, zusammengeschnitten hat, wo dieser Tanz auch schon mal vorgekommen ist. Ja. Und es waren halt einfach, ich würde mal schätzen, 20 Spiele noch vor Fortnite, die diesen Tanz auch mit eingefügt haben. Weil immer, wenn du irgendein Emote hattest, was mit Tanzen zu tun hatte, hat natürlich irgendjemand diesen Tanz mit reingepackt. Hier meint auch jemand Michael Jackson gerade, genau, Moonwalk. Das sind ja so klassische Dinge. Wenn du an einen Tanz denkst, was sind die Tänze, die du irgendwie haben musst? Den Roboter, den Moonwalk, den Carlton. So, das sind halt die Sachen. Und deswegen haben auch ganz, ganz viele Spieleentwickler das vorher auch in ihre Spiele gepackt. Unter anderem halt Destiny. Ja. Ja, sehr, sehr interessant. Ich finde das immer witzig, dass jemand, der seit Jahren, wann hat man das letzte Mal von Carlton gehört? Der war bei der amerikanischen Staffel von Let's Dance, also ja? Tanzen mit den Stars. Ja, das habe ich irgendwie mitbekommen, ja. Ab und zu ist er, ich glaube, es gab neulich eine. Da hat sich die Crew von der Prinz von Bel Air hatten sich. Ja, Will Smith ist ja auch gerade wieder hart im Trend durch YouTube. Ne? Also deswegen, da kommt das vielleicht auch wieder mit her. Ja, auch weil er gerade mal wieder Filmrollen bekommt. Der ist nächstes Jahr ja im Aladdin Remake zu sehen. Da spielt er den Genie. Genau, es gibt gerade ein erstes Promobild. Offensichtlich oder offenbar ist es ja so, dass er nicht geanimiert wurde. Ich dachte, das wäre dann einfach so ein blauer Genie, wo ich mir dachte, warum? Warte mal, I just blew myself. Die haben ihn quasi einfach blau angemalt und ihn in so einen Lappen reingesteckt. Also das ist nicht animiert, das ist Live-Action. Im Promobild ist er, so wie er aussieht, aber mit Glatze und hat halt so einen Genie-Zopf. Ne? Und ist blau. Nee, er ist schwarz. Er ist schwarz im Promobild. Kannst du dir angucken nach dem Podcast. Ja. Sieht skurril aus. Wir hätten doch lieber ein Mitglied der Blumen Group. Angeblich wird er noch blau gemacht, siehst du. Ja, ja. Ich war zu lange in der Zone. Also wer Arrested Development kennt. Das hätte mich nämlich auch gewundert, wenn die den nicht irgendwie hinterher noch bearbeitet hätten. Weil er ist ja wirklich immer verknüpft, dieses Bild mit dem blauen Genie aus der Flasche. Gemini Man macht da nächstes Jahr noch mit Ang Lee zusammen. Zweiter Teil von After Earth? Nee. Das wäre gut, den würde ich gerne gucken. Never. Wie kann man noch schlechter werden? Ja, und von James Gunn macht ja den zweiten Suicide Squad. Stimmt, ja. Da bin ich mal gespannt drauf. Das ist es mit dem Tanz von Carlton. Wir gucken mal, wie lange das dauert, bis es soweit ist. Bis wir auch irgendwie ein Patent anmelden können fürs Lästern zum Beispiel. Lästern sollte auf jeden Fall eine Sache sein, die wir nur noch wir dürfen. Und jeder, der uns dann zurück anlästert und sagt so, Robbe und David Hein, die haben ja wohl keine Ahnung, dann direkt wird das Patschehändchen aufgemacht. Wir haben noch eine Sache. Ich würde sagen, ich erkläre noch mal kurz für die Podcast-Hörer, was hier gerade passiert ist. Und zwar, wir haben einen Ausschnitt gesehen von Sport 1, zusammengeschnitten von den lieben Kollegen von Übermedien, von der Darts-WM, wo zwei Frauen mitgespielt haben bei der Weltmeisterschaft. Und da gibt es einen Moderator, der regt sich die ganze Zeit drüber auf, dass da eine Frau mitspielen darf. Das ist seiner Meinung nach nicht okay. Man muss tatsächlich dazu sagen, das habe ich jetzt mehrfach auch in Kommentaren gelesen, dass es wohl so war, dass eigentlich das normalerweise in dem Fall nicht normal ist, sondern dass diese Frauen, die dabei sind, eine Damencard bekommen haben. Die haben quasi so eine Green Card bekommen für das Turnier, nur weil sie Frauen sind, hieß es wohl. Sprich, es ging darum, dass wahrscheinlich eine Frauenquote künstlich erzwungen werden soll. Und dieser Typ, der sich Gordon Shumway nennt, also wie Alf, der ist Kommentator, war schon eine ganze Weile bei Sport1 und hat sich darüber aufgeregt, quasi, dass die dann da drin sind. Aber er sagt es auf eine Art und Weise, die halt so krass sexistisch klingt. Ja, ja. Ne? Und wo er am Ende sagt, ja, ich habe ja eine Tochter, also ich kann gar kein Sexist sein. Ich glaube, man kann sich, also man könnte, theoretisch könnte man sagen, finde ich, ist voll legitim zu sagen, ich finde es schwierig, wenn hier Leute, die sich nicht quasi über normale ILO-Methoden oder sowas qualifiziert haben, weil sie unter den Besten gehören bei der WM, sondern quasi, wo einfach nur gesagt wurde, wir müssen jetzt noch zwei Frauen reinholen. Das ist natürlich eine Sache, darüber könnte man auf jeden Fall streiten. Aber das, was er sagt, ist ja eher so, Männer müssten sich dafür schämen, gegen eine Frau zu verlieren. Er würde ausgelacht werden. Es wäre für ihn mental super schwierig, weil das eine Frau ist. Also, es geht ja gar dieser nicht um Zirkus, das. Er sagt ja Sachen, dieses Theater, dieser Zirkus geht mir zu weit. Also, es ist, finde ich, völlig okay, darüber zu reden, ob das basierend auf Skill-Level Sinn macht, jemanden reinzuholen, der eigentlich nicht nominiert wäre für die Weltmeisterschaft. Ja. Aber dann zu sagen, jetzt ist da eine Frau dabei, oh mein Gott, ist ja richtig schlimm für den. Er sagt auch, die Männer können sich ja dann nicht konzentrieren, wenn Frauen dabei sind. Ja, das ist so, also was für eine Steinzeit-Denke das ist so. Also ich, gerade wenn sie doch davon sagen, also nun muss man sowieso, ich will hier niemandem zu nahe treten, aber ob man jetzt Dart unbedingt als den Profisport bezeichnen muss, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das gilt halt auch für E-Sport oder für Schach oder so. Ne? Ich fand hier einen guten Kommentar. Beginnen wir jetzt auch bei Magic-Turnieren Männer und Frauen zu trainieren. Das finde ich auch super spannend. Ich war ja gerade neulich in Warschau auf einem Magic-Turnier. Ach, das hast du aber noch gar nicht erzählt. Habe ich noch gar nicht erzählt. Aber einfach nur, ich wollte es mal kurz erwähnen, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Einfach weil da, ich glaube, also ich habe jetzt keine Zahl, aber ich würde mal schätzen, die Frauenquote ist unter 10% gewesen. Wahrscheinlich noch niedriger. Das ist aber generell bei allen Magic-Turnieren so. Da sind einfach sehr wenig Frauen da. Und auch in den Top 8 sieht man, es gibt eine Frau, die sehr bekannt ist, die arbeitet inzwischen aber auch bei Wizards of the Coast direkt und ist deswegen darf nicht mehr quasi in Turnieren mitspielen, weil sie da arbeitet. Melissa de Tora heißt sie, die ist eine der bekanntesten Frauen, würde ich mal sagen. Und die hat auch Turniere gewonnen und war ganz oben mit dabei. Hier stand es gerade auch in einem Kommentar so ähnlich. Wenn deine Hormone dafür sorgen, dass du bei einem Profiturnier ausscheidest, dann kannst du nicht der beste Profi gewesen sein, möchte ich jetzt mal so meinen. Denn also, ne, das sollte eigentlich dann, wenn, also gerade bei Dartspielern ist das ja, ich kenne richtig gute Dartspieler, das ist Muscle Memory. Ja. Die machen so und dann ist Triple 20, Triple 20, Triple 20. Ja. Zwar auch nicht immer, aber der arme Kerl. Ja. Ihr meint gerade, wenn bei Kontaktsportarten zwischen Männern und Frauen unterschieden wird, warum dann nicht bei anderen Sportarten? Das ist ja genau der Punkt. Es gibt, glaube ich, eine Sache, wo man nicht drüber argumentieren kann, dass Männern in vielen Bereichen oft Frauen überlegen sind. Und das ist in Körpergröße, das ist in Muskelaufbau. Das ist natürlich auch nicht bei allen Frauen und Männern der Fall. Also ich persönlich, so wie ich aussehe, mich kann eine durchschnittliche Frau zerbrechen. Auf jeden Fall im Kampf besiegen. Zerbrechen. 100%. Ja. Das ist keine Frage. Aber es ist schon so, dass natürlich bei sowas wie Rugby oder Football so ein 200-Kilo-Mann einer durchschnittlichen Frau wahrscheinlich eher das Genick brechen würde als einem anderen 200-Kilo-Mann. Hier schreibt jemand, beim Poker nutzen Frauen das aber auch teilweise aus. Und er findet es lustig, dass das überhaupt geht. Beim Poker gehört das aber auch irgendwie ein bisschen mit dazu, weil das ja auch Teil des, ne, dieser Nervenkrieg am Tisch ist ja schon ein bisschen auch Teil von der Strategie von manchen. Also es gibt einige sehr große Pokerspieler, die richtig krass am Nerven sind am Tisch. Die ärgern ihre Mitspieler regelrecht und baiten die quasi immer wieder hinein durch Kommentare. Und da ist es meiner Ansicht nach auch durchaus legitim, wenn sich eine Dame hinsetzt und vielleicht mit einem tieferen Ausschnitt oder so. Keine Ahnung, wie ihr das meint. Ja. Funktioniert unbedingt umgekehrt doch auch so, alles andere wäre sexistisch. Ein Mann mit einer richtig großen Beule in der Hose. Ja, wenn ich so da sitzen würde. Ha, ich weiß gar nicht, welche Karten. Doppel-Eins ist richtig, oder? Ist viel. Ja, genau ja. So. Weißt du, welche Frau so auch reagiert hat, als sie mich gesehen hat? Helene Fischer. So, ja, das wolltest du erzählen. Jetzt kommt endlich die Story, auf die wir alle gewartet haben. Das war beim Echo 2000 irgendwas. Du warst beim Echo? Ja, weil in dem Jahr hatte. Es gab doch das eine Jahr, wo Whitetity nominiert waren für den Film Echo. Und da hatte Christoph Krachten eingeladen, zusammen mit Oos war ich da, weil ich glaube, TC, Oos und Phil saßen weiter vorne. Das muss ja so 2014 gewesen sein. Ja, so in dem Dreh. Da waren die nominiert und wir saßen dann, ich saß mit Oos Freundin und der Freundin von Phil, glaube ich, und ich glaube vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Flo auch noch dabei war, also Le Floyd. Auf jeden Fall saßen wir im Publikum und moderiert hat diese Veranstaltung Helene Fischer und die ging vorher rum und hat im Publikum, wo sie lang geht, und sie ging an uns vorbei, hat sie dann mit den Leuten gesprochen, um denen zu sagen, was sie machen soll. Und sie kam dann zu uns und unsere Blicke haben sich, am besten müssten wir es einfach so vorführen. Ja, machen wir. Helene und David, das wäre Darlene, schreibt jemand. Ja. Und genauso, also das war die Geburt von Darlene in dem Moment. Und ich habe mich gewundert, dass sie danach auch so lange noch mit Florian Silbereisen zusammengeblieben ist. Ja. Aber ich glaube, jetzt am Ende hat dann doch noch die Unsicherheit genagt, was wäre, wenn. Ich kenne jetzt auch eine Helene Fischer-Story erzählen. Ja. Ich habe sie mal verpasst, weil Ines legt für witzigerweise auch eine Behind-the-Scenes-Sache. Meine Freundin Ines vom Podcast Besser als Sex. Die wurde von Helene Fischer gebucht, als sie noch als DJ gearbeitet hat. Und zwar mehrfach hintereinander. Denn Helene Fischer hasst es, wenn auf ihren eigenen Partys Schlager gespielt hat. Es gab das Verbot, dass Schlager gespielt wird auf ihren eigenen Geburtstagspartys. Das muss so sein. Da Ines nur Pop und Rock und so ein Scheiß, also nicht Scheiß, aber die hat immer so 80er-Jahre-Schrott gespielt. Und das war genau das Richtige, was Helene haben wollte. Und dann ein Jahr sollte ich mal mitkommen, aber ich bin, glaube ich, krank gewesen. Und ich glaube, dann wäre sie wirklich fällig gewesen. Aber das nur so viel zu Darlene. Helene, falls du das siehst, jetzt ist es leider zu spät, aber Pech gehabt. Helene Hein. Hast du lange gewartet. Ja. Ich kann jetzt meine Geschichte erzählen. Und zwar, ich komme ja aus, also ich komme daher, aber ich habe lange Zeit gewohnt in Tutzing am Starnberger See. Mhm. Da bin ich jetzt wieder. Helene Fischer und Florian Silbereisen haben in Starnberg gewohnt und auch, ich glaube, inzwischen wohnen sie am Ammersee irgendwo. Habe ich Fabian Silbereisen gesagt? Nee, ich muss sagen, ich war schon mal in dem Haus von Helene Fischer und Florian Silbereisen. Boah, da bist du mir einen Schritt voraus. Auch mehrfach schon. Und in dem Haus ist so ein Kaminsims. Und dieser Kaminsims war einfach nur voll mit Echos. Da standen halt einfach nur Echos. Also das Komplett ist wirklich so, als hätte ich einfach so Kaminsims und das ist einfach nur so Echo. Hat schon 9. Hat sie schon 9. Ich raste aus, Helene. Was ist mit der? Also wirklich. Vielleicht will sie jetzt einfach nur überbrücken, bis ich alt genug bin oder so. Keine Ahnung. Ja, das war meine Geschichte. Ja. Mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Wir hatten uns noch eine Sache überlegt für diesen Podcast, für diesen Abschlusspodcast für dieses Jahr. Wir machen nämlich jetzt ein paar Wochen Pause. Was war denn deine Lieblingsstory dieses Jahr? Und ich frage das auch mal in den Chat, was war oder an die Zuhörer, was eure Lieblingsstory dieses Jahr gewesen ist. Also ich weiß nicht, ob ich eine einzelne Lieblingsstory habe. Ich glaube, was meine Lieblingsallgemeine Story ist, Donald Trump. Also das ist so, das ist ein Thema, haben wir auch viel drüber gesprochen. Ich finde es einfach ultra spannend, wie sich das entwickelt. Das ist wie so ein Politthriller, der sich so in unserer Zeit, in Echtzeit abwickelt und wo du genau siehst, jetzt schon, das wird ein Oscar-prämiertes Screenplay, wenn das ganze Ding mal durch ist. Und wird einfach super spannend. Und das ist, würde ich sagen, ist so die Story, die mich dieses Jahr am meisten interessiert hat. Ich lese hier auch schon ganz viel. Ist auch meine dabei. Die Party-Tram ist unter anderem dabei. Logan Paul im Selbstmordwald. Die AfD und die Cola. Das hatten wir bei uns im Podcast übrigens gar nicht drin. Ah, die AfD-Cola? Genau, das ist die AfD. Also Coca-Cola wurden ja so Fake-Plakate aufgestellt von Aktivisten. Und dann ist das doch hin und her gegangen, sodass die dann irgendwie mit Pepsi irgendwas gemacht haben. Und die Pepsi dann gesagt hat, davon distanzieren wir uns. Und das Ganze dann Fritz Kohler, glaube ich, auch gemacht hat. Herr Newstime ist der deutsche Uli Hoeneß. Ja, der war auch einer von denen, mit denen wir dieses Jahr hart im Clinch gelegen haben. Der hat aber auch geliefert dieses Jahr. Unge hat geliefert. Milch ist Gift ist eine Story gewesen, die ging um die Welt, möchte ich sagen. Also Milch ist Gift finde ich auch, weil Milch ist Gift war für mich eine der größten Stories, einfach weil es so die Story des Jahres war, wo alle YouTuber drüber geredet haben. So ein bisschen wie Hashtag Freiheit damals, auch Unge übrigens. Ja. Ne? Also, aber es gibt selten so, also viele Jahre haben das nicht, dass es so eine YouTube-Story gibt, die wirklich solche Wellen durch den ganzen YouTube-Kosmos macht. Und das war mich, ist Gift dieses Jahr für mich. Für alle Podcast-Hörer, erstmal nochmal, wir haben es am Anfang gar nicht gesagt, weil das hatten wir auch nur im Fernsehen, hier im Livestream gesagt. Danke nochmal, dass alle dabei waren. Es war wirklich ein wirklich krasses Jahr, gerade weil wir uns auch am Anfang haben wir nicht gerechnet, dass das so ein Ding wird. Ne? Es sollte mal ein Gaming-Podcast werden, weil Nerdscope geendet ist und ist dann zu diesem kleinen, ich würde sagen, weltweiten Phänomen geworden. Auf jeden Fall. Mit deutschem Podcastpreis Nominierung und allen anderen. Deswegen nochmal danke. 2019 haben wir uns gedacht, wollen wir gerne, wir hatten es auch schon mal gesagt, auf Tour gehen. Ja. Wir waren ja in Berlin, wir würden gerne mehrere Städte besuchen. Das heißt, wenn ihr in Unterschwanningen, Memmingen wohnt, einfach Bescheid sagen. Wir kommen vorbei. Wir treten auch in eurer Gaststube auf. Solange es Brot und ein paar Knödel gibt, sind wir auf jeden Fall vor Ort. Es wäre nur ganz gut, dass es eine Kita gibt, denn deine Tochter kommt auch mit. Genau, ich werde meinen Wellensittich mit auf Tour nehmen. Wird ganz, ganz großartig. Wir würden gerne solche Livestreams auch mal wieder häufiger machen. Ja, es kam auch, also muss man echt sagen, über 4000 Hörer jetzt gerade, Zuschauer, Hörer, durchgängig, teilweise fast 4500. Das ist fürs Livestreaming richtig gut. Okay. Also, das ist schon, dafür, dass wir es das erste Mal machen. Ich kenne mich nicht aus. Danke an alle, die zuschauen. Und jetzt haben wir natürlich, also wir beenden jetzt in dem Moment diesen Audio-Podcast. Ganz kurz, bevor wir, sollen wir auch den Audio-Leuten sagen, wir sind erst in der zweiten Januarwoche wieder da und zwar so um den 9. Januar herum. Genau. Wir machen jetzt mal eine Weihnachtsfeier. Wir machen es Party. Und das ist dann für all die, die noch nicht auf dem neuesten Stand sind. Wer noch ein paar Folgen nachholen muss, der kann das in der Zeit machen. Und dann sind wir im neuen Jahr wieder dabei und hoffen, dass über Weihnachten irgendein Bombenprank oder so wird schon wieder passiert sein. Ja. Gehen wir davon aus. Deswegen, damit geht's dann weiter. Auf Wiedersehen an alle Hörer. Es war wundervoll mit euch. Kommt gut rein. Weihnachten ist jetzt schon gelaufen. Ja, Weihnachten ist schon vorbei. Weihnachten ist noch. Weihnachten ist noch. Der Podcast kommt ja jetzt. Der kommt ja erst noch. Dann habt frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und bis denne.